Alles, was Jesus über sich selbst sagte, hat er auch über dich gesagt. Er sagte, ich bin das Licht der Welt, und er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Stimmt's? Er hat viele solche Aussagen gemacht, über sich selbst und über dich. So musst du dich sehen. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Und er sagte, dass wir und er eins sind. Du musst anfangen, das zu erkennen. Und wenn du das erkennst, wenn du dein Einssein mit Gott erkennst, dann siehst du keinen Unterschied mehr zwischen euch. Und du verlierst die Angst davor, den Geist zu betrüben. Du denkst dann nicht mehr in solchen Begriffen, denn du bist eins mit ihm. Du würdest dich doch selbst nicht betrüben. Ich würde mich selbst nicht unterdrücken und deswegen würde ich auch ihn nicht unterdrücken. Du musst irgendwann dein Einssein und deine Vereinigung mit Gott erkennen. Es ist Gemeinschaft und Kameradschaft. Du bist in ihm und er ist in dir. Jesus ist im Vater und der Vater ist in dir und Jesus ist in dir. Und alles hängt zusammen und dann kannst du nicht mehr unterscheiden, wer wer ist. Und je mehr du deinen Sinn vom Wort Gottes erneuern lässt, umso mehr wirst du mit ihm verbunden sein. Und du wirst erkennen, dass Gott gut ist. Und dass die Botschaft ist, dass Gott Licht ist, Leben ist, dass er Liebe ist. Und das ist das, was du bist. Wird es deinen Glauben verändern? Ja, das wird es. Aber würdest du den Geist lästern, würdest du dir normalerweise keine Gedanken darüber machen, wie du im Glauben handeln kannst. Das hat eher damit zu tun, dass du in die andere Richtung gehst. Es gibt verschiedene Grade oder Schattierungen, wie du den Geist betrüben kannst. Aber meistens passiert es dadurch, dass du nicht tust, was die Bibel sagt. Wenn er dir etwas sagt und du tust es nicht. Es gibt also Abstufungen davon. Aber das Wichtige ist, dass du dich nicht darauf konzentrierst. Konzentriere dich stattdessen auf Menschen, darauf, was sie brauchen. Liebe Gott und liebe die Menschen. Denk nicht so viel über dich nach. Und wenn du nicht über dich nachdenkst, dann betrübst du im Allgemeinen den Heiligen Geist nicht. Du denkst eher, Vater, dieser Mensch braucht das jetzt. Dann fragst du dich eher, wie du den Fluss des Geistes erhöhen kannst. Du willst ihn nicht betrüben. Ich sehe mich selbst in der Rolle eines Forschers. Ich schaue mir einzelne Worte an. Ich bin ein detailorientierter Mensch. Aber eigentlich solltest du von den Details wegkommen. Es ist wie im Militär. Planung ist alles. Aber Pläne bedeuten gar nichts. Planung bedeutet alles. Du planst und planst und planst und du machst einen Notfallplan. Wenn der Feind das tut, dann machst du das. Und wenn der Feind dies tut, dann wirst du so handeln. Also machst du Pläne und Pläne und Pläne. Aber denk an eins. Die meisten Pläne überleben den ersten Feindkontakt nicht. Auch wenn du ganz viele Pläne gemacht hast, kann der Feind etwas Unerwartetes tun und auf einmal nützen dir all deine Pläne nichts mehr. Aber weil du ganz viel geplant hast, hast du über die Sache gründlich nachgedacht. Du hast dir beigebracht, auf eine bestimmte Weise zu reagieren. Das wird auch Disziplin genannt. Das musst du machen. Du musst dich selbst disziplinieren. Dafür liest du und du studierst die Bibel. Aber es geht hier um zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Er ist ein Freund. Er ist unser Vater. Er ist immer bei uns. Er redet zu uns. Wir haben Gemeinschaft. Wir leben das Leben zusammen. Es ist einfach Leben. Es ist gut. Und das bedeutet, dass wenn etwas schief geht, dann ist er da und wird dir helfen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird alles gut werden. Es wird okay sein. Warum? Weil Gott mit dir zusammen ist. Wie kann es anders als gut gehen, wenn Gott bei dir ist? Oh, das habe ich nicht richtig gemacht. Es ist keine Geschäftsbeziehung oder etwas Vertragsgesteuertes. Es ist nicht wie eine Maschine. Nicht alles muss perfekt synchronisiert ablaufen und ineinander greifen. Es ist eine Freundschaft mit Gott. Er geht mit dir und steht dir bei. Es wird alles okay sein. Du brauchst nicht verkrampft zu sein. Aber auf der anderen Seite ist die Kraft Gottes absolut verlässlich. So wie etwas Mechanisches. Du kannst sie wie eine Maschine handhaben. Aber das ist die niedrigste Ebene. Vielleicht ist das eine Ebene, auf der du erstmal anfangen musst. Aber sobald du diese Ebene gemeistert hast, beweg dich über sie hinaus. Beweg dich in die Beziehung zu Gott. Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf Leute zeigen und irgendwen verurteilen. Falls überhaupt, werden wir nur den Feind richten. Und die Art und Weise, wie du den Feind richtest, ist, dass du ihm sagst, er soll die Kranken in Ruhe lassen. Versteht ihr? Ihr begegnet den Menschen mit Liebe. Es geht einfach um Leben. Also wir kommen jetzt wieder hierauf zurück. Wir gehen jetzt auf Seite 11 Wisst ihr noch, wo wir waren? Fleisch, Milch, fleischlich, geistlich, Babys in Christus, Erwachsene. Die Korinther waren fleischlich. Sie waren Kleinkinder in Christus und sie haben in allen Gaben gewirkt. Ihr erinnert euch, da haben wir aufgehört. Also Hebräer, Kapitel 5, Vers 11. In eurem Handbuch findet ihr das auf Seite 11. Und er redet über die Priesterschaft des Melchisedek und dass die Priesterschaft Jesu der Priesterschaft Melchisedeks ähnelt und nicht der levitischen Priesterschaft oder derjenigen Aarons. Er schreibt, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären. Paulus sagt, es sei schwer zu erklären. Warum? Weil ihr so unverständlich geworden seid. Also meint er, ich kann es sagen, es ist nicht schwer zu sagen, aber das Problem ist, dass ihr so schlecht zuhört. Mit anderen Worten, er könnte es ihnen sagen, aber sie würden es nicht verstehen. Er sagt nicht, dass man es nicht ausdrücken kann, sondern nur, dass sie es nicht verstehen würden. Und ihr, die ihr längst, wie man an dem Wort längst sehen kann, hat die Zeit etwas mit dem Folgenden zu tun. Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, seht ihr, dass das Wort Lehrer im Plural steht? Daraus kann man schließen, dass, wenn ihr schon sehr lange in der Kirche seid, ihr längst Lehrer sein solltet. Alle Christen sollten Lehrer werden. Jeder Christ sollte irgendwen irgendwas lehren. Offensichtlich das, was in der Bibel steht. Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Mit anderen Worten, eigentlich solltet ihr diejenigen sein, die andere lehren. Stattdessen braucht ihr jetzt jemanden, der euch die Grundlagen des Wortes Gottes beibringt. In Vers 11 erwähnt er ihre Schwerhörigkeit und am Ende von Vers 12 sagt er, ihr seid solche geworden, das bedeutet, sie waren nicht immer so, sondern sie wurden mit der Zeit so. Ihr seid solche geworden, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Wir könnten also fast sagen, sie sind zurückgefallen. Sie waren auf dem Weg, feste Speise zu sich nehmen zu können. Aber jetzt brauchen sie doch wieder Milch. Und Paulus erklärt jetzt, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Sie brauchen wieder Milch. Es ist nicht falsch, Milch zu brauchen. Tatsächlich wirst du nirgendwo in der Bibel aufgefordert, Fleisch zu wünschen. Das steht nicht in der Bibel. Immer wenn ich Bibel sage, dann meine ich das Neue Testament, es sei denn, ich erwähne speziell das Alte Testament. Ihr werdet angewiesen, die vernünftige Milch des Wortes zu verlangen, damit ihr dadurch wächst. Also, wovon wächst ihr? Von Milch, nicht von Fleisch. Du wächst nicht durch Fleisch, sondern durch Milch. An Milch ist also nichts falsch. Er schreibt, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Er ist ein Baby. Derjenige, der Milch braucht, ist ein Baby. Und solange du Milch brauchst, bist du noch fleischlich. Das schreibt er im ersten Kapitel. Er kann ihnen kein Fleisch geben, sondern nur Milch. Stimmt's? Denn sie sind Kleinkinder in Christus. Wenn du also Milch brauchst, wissen wir, dass du ein Baby in Christus bist, dass du fleischlich bist. Und wir wissen auch, wenn du Milch brauchst, dann bist du ungeübt im Wort der Gerechtigkeit. Ihr stellt fest, dass er nicht sagt, im Wort Gottes. Wir wissen, dass er vom Wort Gottes spricht, aber er sagt explizit im Wort der Gerechtigkeit. Denn die Grundlage des Wortes Gottes, besonders im Neuen Bund, ist, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Und wenn du deine Stellung der Gerechtigkeit nicht verstehst, dann wirst du immer ein Baby bleiben, nie deine Position einnehmen, niemals emporsteigen und du wirst niemals in irgendetwas wandeln. Versteht ihr? Also er schreibt in Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Feste Speise aber ist für die Erwachsenen. Was heißt das? Es bedeutet für die Reifen. Und jetzt beschreibt er, was die Erwachsenen, die Reifen, auszeichnet, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Solange du also ein Baby bist, verstehst du Böse und Gut nicht. Solange du ein Baby bist, hast du deine Sinne nicht durch Gebrauch geübt. Gebrauch heißt, dass du sie einsetzt. Das heißt, erwachsen wird man dadurch, dass man etwas tut. Versteht ihr? Nicht nur sitzen und lernen. Feste Speise aber ist für die Erwachsenen. Solange du das Wort nicht tust, hast du deine Sinne nicht entwickelt. Wenn du deine Sinne entwickelt hast, kannst du sagen, was richtig und falsch ist. Das ist gut, das ist richtig, das ist falsch. Du kannst es unterscheiden. Wenn du das tust, dann wächst du. Aber wenn du es nie tust, wirst du nie wissen, was richtig und falsch ist, denn es ist für dich einfach nur Theorie. Irgendwann musst du anfangen, Dinge zu tun. Er sagt in Kapitel 6, Vers 1, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von den Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Er sagt hier, lasst uns mal weitermachen, lasst uns nicht die ganze Zeit vom Glauben an Gott reden. Hört sich eigenartig an, denn das hörst du doch immer. Du brauchst Glauben an Gott. Glaube an Gott. Aber irgendwann solltest du aufhören, darüber zu reden und anfangen, danach zu handeln. Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen zurückkommt, wird er Glauben finden auf Erden? Und ich denke immer, er wird keinen Glauben finden, aber sehr viele Bücher und Vorträge darüber. Wir wollen lieber davon lesen, als darin wandeln. Wir sind noch auf Seite 11, Johannes 4, Vers 5. Jesus kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Sie war also überrascht, dass Jesus überhaupt mit ihr redete. Jesus antwortete ihr, aber nicht direkt auf ihre Frage. Jesus antwortet häufig auf deine Frage mit einer Gegenfrage. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Ihr merkt, dass sie nicht fragt, was lebendiges Wasser sei. Sie dachte, sie weiß, was lebendiges Wasser ist. Die Juden verstanden unter lebendigem Wasser sich bewegendes Wasser. Sie dachte sich, woher willst du lebendiges Wasser haben? Du kommst doch noch nicht mal an das Wasser im Brunnen. Ihr lest von Johannes dem Täufer, der am Fluss Jordan taufte, weil dort viel Wasser war. Und das würde lebendiges Wasser genannt werden. Die Juden hätten nie, so wie wir, die Leute in einem Taufbecken getauft. Denn das wäre totes Wasser. Es fließt nicht. Ist etwas seltsam, aber wenn man darüber nachdenkt, unsere Taufbecken sind wie Badewannen. Das Wasser steht darin. Wenn du mit deinen Sünden kommst und dann in das Wasser hineintauchst, dann würden die Sünden von dir weggewaschen werden und oben auf dem Wasser schwimmen. Ich weiß, das hört sich eigenartig an, aber so war die Denkweise. Und weil sich das Wasser nicht bewegt, schwimmen die Sünden oben. Und wenn du aus dem Wasser herauskommst, wären die Sünden wieder auf dir. Deswegen brauchten sie fließendes Wasser. Denn wenn du runtergehst, wird der Schmutz weggespült und wenn du wieder hochkommst, bist du sauber. Das war die Denkweise. Wir denken vielleicht, das ist eigenartig, aber es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Das Wichtige ist, wenn sie lebendiges Wasser sagen, dann meinen sie fließendes Wasser. Auch Jesus meinte mit lebendigem Wasser fließendes Wasser. Aber er sprach nicht von wirklichem Wasser, sondern von dem Geist. Was sagt uns das? Der Geist bewegt sich ständig. Wir müssen nicht darauf warten, dass sich der Geist bewegt. Er bewegt sich ständig. Wir brauchen nicht auf den Geist zu warten. Er wartet auf dich. Der Geist bewegt sich immer. Es sind die Christen, die sich nicht bewegen. Es geht weiter mit Vers 12. Die Frau sagt zu ihm, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und jetzt achtet mal auf seine Antwort. Er sagt nicht, Yep, ganz genau. Ich bin's. Ich bin der Eine. Erwischt. Er war ganz ohne Stolz. Mehr an dieser samaritanischen Frau interessiert als an seiner eigenen Stellung. Er hat seine Stellung nicht rausposaunt. Jesus sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, dem Wasser im Brunnen, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Hört ihr? Über welches Wasser sprach er? Den Geist. Stimmt's? Wenn du also vom Geist trinkst, dann wird dich nie wieder dürsten. Und doch haben wir über die ganze Welt Kirchen, in denen am Sonntag gesagt wird, O Herr, wir sind so durstig, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. Hörst du, was du da sagst? Du sagst damit, ich habe nie von diesem Wasser getrunken. Also hast du nie vom Geist getrunken. Also hast du den Geist nicht. Und es geht noch weiter. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wovon spricht er hier? Von der Wiedergeburt. Wenn du sagst, ich bin durstig, dann sagst du damit, ich bin nicht wiedergeboren. Denn durch das Wasser, was er dir gibt, wirst du nie wieder durstig sein. Und es wird sogar ins ewige Leben quellen. Wenn du also sagst, ich bin durstig, dann sagst du auch, ich bin nicht wiedergeboren. Ich habe kein Wasser erhalten. Ich habe den Geist nicht. Du verleugnest das Wort und die Kraft Gottes. Durch die Autorität Jesu Christi sage ich euch heute, sagt das niemals wieder. Versteht ihr? Es gibt keine Ausrede dafür. Ich sage euch einfach, tut das nicht. Und wenn sie dieses Lied in eurer Kirche singen, dann haltet einfach den Mund oder singt in Zungen mit. Aber sagt das nicht, denn sonst... Also ich gebe euch eine Schriftstelle dafür. Wenn ihr das tut, dann behauptet ihr, eine Form der Gottseligkeit zu haben, aber ihr verneint oder verleugnet die Kraft. Versteht ihr? Das wollt ihr doch nicht tun. Also macht's einfach nicht mehr. Und wenn genug Leute aufhören, diese dummen Lieder zu singen, wird man aufhören, sie zu spielen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Jesus hat ihr gerade erklärt, dass sie eine Ehebrecherin ist. Er hat ihr gesagt, dass sie in Sünde lebt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ihr bemerkt, dass hier nicht steht, sofort bekannte die Frau ihre Sünden. Steht da nicht. Ganz im Gegenteil. Sie sagt, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Er hat ihr gerade ihre Sünde enthüllt, aber sie gibt nicht zu, dass sie in Sünde lebt, sondern sie kommt gleich zum religiösen Hauptthema des Tages, nämlich der Frage, wo sollen wir anbeten? Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, sie meint damit nicht Jesus, sondern die Juden, denn nicht Jesus hat das gesagt, sondern die Juden. Und ihr sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo angebetet werden sollte. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Denn die Rettung kam durch Jesus. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Ihr bemerkt, nicht an einem Ort. Stimmt's? Kein heiliger Ort mehr, denn du bist der heilige Ort. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist. Ihr bemerkt, hier steht nicht, Gott ist Geist, sondern Gott ist ein Geist. Wenn du glaubst, dass Gott Geist ist, dann bist du ein Spiritualist, denn die glauben, dass alles Geist ist. Aber Gott ist nicht jeder Geist. Denn es gibt verschiedene Geister und nicht jeder Geist ist Gott. Es gibt menschliche Geister, dämonische Geister, Engelsgeister und Gott, der ein Geist ist. Es gibt also verschiedene Arten von Geistern. Gott ist ein Geist, und zwar eine bestimmte Art von Geist. Er ist der ultimative Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. He says, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Now watch, verse 25. Vers 25, jetzt passt auf. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Das hat er nur selten getan. Er hat gerade offenbart, dass er der Christus ist. Er hat es einer samaritanischen Frau offenbart. Warum? Weil er sich keine Sorgen machen musste, dass sie es den Juden erzählt, denn die würden nicht mit ihr sprechen. Stimmt's? Er musste sich keine Sorgen machen. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Mit anderen Worten, sie haben sich gewundert, aber nichts dazu gesagt. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging den Weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zur Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Euch ist aufgefallen, dass wir wieder über Speise reden? Paulus spricht über feste Speise, über Milch, über fleischlich sein, über geistlich sein. Sprach Paulus über leibliche oder über geistliche Speise? Über geistliche Speise. Und als die Jünger zu Jesus gesagt haben, Meister iss, haben sie dann leibliche oder geistliche Speise gemeint? Und als Jesus ihnen antwortete, ich habe Speise zu essen, die ihr nicht kennt, sprach er über leibliche Speise oder über geistliche Speise? Also gut, dann sprach Jesus über die gleiche Speise, über die auch Paulus gesprochen hat. Stimmt's? Da sprachen sie zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Sie hatten es immer noch nicht verstanden. Also ihr müsst zugeben, diese Jungs waren nicht die schärfsten Messer in der Schublade. Es gibt also noch Hoffnung für uns. Und Jesus sagt, meine Speise, jetzt gibt er uns die Definition für feste Speise. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, also durch Gebrauch der Sinne, denkt an Hebräer, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Was ist also die Definition von Speise? Den Willen Gottes tun, stimmt's? Den Willen Gottes tun ist die Speise. Das ist ein Grund, warum Paulus ihnen keine Speise geben konnte. Er konnte ihnen zwar Milch geben, denn das Kennenlernen und Verstehen der Gaben ist die Milch. Aber wenn du sie nicht ausübst, werden die Gaben nicht zur Speise. Alles, was du darüber hörst, ist Milch. Du wirst niemals feste Speise hören. Wenn du in den Supermarkt gehst, findest du fettfreie Milch, 2%ige Milch, 4%ige Milch, Buttermilch, Haarmilch. Das sind schon 5 verschiedene Arten Milch. Es gibt viele Arten Milch, aber es ist immer noch Milch. Einiges davon ist so dickflüssig, dass es fast Speise sein könnte. Aber es ist immer noch Milch. Auch in der Kirche wirst du niemals feste Speise bekommen. Wenn sie dich das Wort lehren, dann ist es höchstens die Milch des Wortes. Sie können euch vielleicht Milch in unterschiedlichen Dicken beibringen. Und wenn du denkst, jetzt kommen wir zur festen Speise, zum Schwarzbrot, dann ist es doch nur festere Milch. Aber feste Speise ist niemals Milch. Feste Speise bedeutet, du tust die Milch. Milch bedeutet, das Wort hören. Und feste Speise, das Wort tun. Dazu muss man sich entscheiden. Wir haben daraus ein Gebet gemacht. Oh, gib uns feste Speise. Aber feste Speise ist für die Erwachsenen. Der Schlüssel ist, dass du die Milch nimmst und handelst. Wir wollen immer, dass Gott uns feste Speise gibt. Und wenn wir keine feste Speise haben, denken wir, dass Gott uns keine gegeben hat. Aber das würde bedeuten, es ist Gottes Schuld, dass wir nicht reif und erwachsen sind. Alle traditionellen Überzeugungen laufen darauf hinaus, dass wir mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen, er ist schuld. Das hat schon Adam getan. Herr, die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist diejenige, die mir zu essen gegeben hat. Wir zeigen immer auf jemand anderen. Und Adam hat noch nicht mal mit dem Finger auf die Frau gezeigt, sondern er sagte, Herr, die Frau, die du mir gegeben hast. Er hat auf Gott gezeigt, nicht auf die Frau oder auf sich selbst. Es ist eine Tradition der Menschen, mit dem Finger auf Gott zu zeigen. Wir brauchen Erweckung. Herr, gib uns Erweckung. Warum haben wir keine Erweckung? Weil der Herr keine geschickt hat. Ich kann nicht erweckt sein, denn der Herr hat keine Erweckung geschickt. Aber die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir auf Erweckung warten sollen. Die alttestamentlichen Heiligen mussten erweckt werden. Sie mussten immer wieder vom Geist gefüllt werden, denn der Geist wohnte nicht in ihnen. Sie waren nicht lebendig, sie waren nicht wiedergeboren. Versteht ihr? Sie mussten also aufgeweckt werden. Es ist wie bei einem Feuer. Wenn man nicht ständig darauf aufpasst, dann brennt es runter. Du musst es schüren, damit es wieder heller wird. Aber das gilt nicht mehr für uns. Wir leben mit einem brennenden Geist. Wir brennen, denn er macht seine Diener zu Flammen. Er macht uns nicht zu glimmender Asche. Er macht uns zu Flammen. Wir sind Flammen Gottes. Versteht ihr? Amen. You get this? So, now you get the. Das Schöne daran ist, dass Gott ein fairer Arbeitgeber ist, der allen gleiche Chancen gibt. Er gibt jedem die gleiche Milch. Und du selbst entscheidest, ob es Speise wird, wenn du nämlich danach handelst oder nicht. Wenn du infolge des Gebrauchs geübte Sinne hast zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Nicht infolge einer Salbung oder einer Impartation, durch Üben deiner Sinne. Wenn du genug davon hast, normal zu sein und beginnst zu tun, was du gehört hast, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du kannst doch immer dasitzen und lernen. Ich sage nicht, dass ihr aufhören sollt zu lernen. Wenn du jetzt die Wahrheit erfährst, dann kannst du sie zwar lernen, aber du musst vor allen Dingen das tun, was du gelernt hast. Versteht ihr? Okay, ich beeile mich. Ich habe ja noch 2 Minuten. He said, yeah, the woman left the water pot. Let's see, yeah, verse 35. Say, now watch. He says, say not ye. Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Also er fragt sie, ist das nicht euer Sprichwort? Er spricht diese Männer an. Sagt ihr nicht selbst, in 4 Monaten kommt die Ernte. So reden doch die Bauern untereinander. Noch 4 Monate und dann können wir ernten. Now watch. He said, that's what you talk. Watch this. Ich sage euch, schaut euch um, schaut auf die Felder. Sie sind schon weiß zur Ernte. Mit anderen Worten, ihr müsst keine 4 Monate warten. Sie sind reif. Hört ihr das? Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Both he that sows and he that reaps may rejoice together. Hört ihr, wie er in die Ernte gehen mit dem ewigen Leben verknüpft? Ich sage nicht, dass wir durch Werke gerettet werden. Wir arbeiten nicht, um gerettet zu werden. Wir arbeiten, weil wir gerettet sind. Wir machen uns ans Werk, weil wir gerettet sind. Es ist nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Aber so wie es bei Jakobus steht, wenn du sagst, du hast Glauben, dann lass mich deine Werke sehen. Ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke, denn Glaube ohne Werke ist tot. Also, was ich klar machen will, ist Folgendes. Und was mich erstaunt, ist Folgendes. Er spricht über das Leben und den Geist, der aus uns herauskommt, die Speise des Wortes Gottes, seine Speise, den Willen Gottes zu tun. Er spricht über Handeln und Tun und Helfen und Gehen. Und dann sagt er, ihr redet davon, dass ihr noch 4 Monate habt, dass ihr 4 Monate auf die Ernte warten müsst. Aber ich sage euch, die Ernte ist schon bereit. Und wenn ihr rausgeht und in der Ernte arbeitet, dann werdet ihr Lohn empfangen. Ist das nicht erstaunlich? Die Kirche hat immer die Betonung auf die Befähigung und Bereitschaft der Arbeiter gelegt. Aber Jesus legt die Betonung auf die Bereitschaft der Ernte. Warum? Weil er wusste, dass er den Arbeiter mit allem Nötigen ausrüsten könnte. Also ich weiß nicht, ob ihr hier oder von wo ihr kommt, große Farmen habt. Aber ich komme aus einer Gemeinde in Texas mit großen Farmen. Wir sehen, wie die Farmer das Saatgut ausbringen. Häufig machen sie das allein. Aber wenn die Zeit der Ernte kommt und wenn die Ernte aufgewachsen und reif ist, dann gehen die Farmer in die Stadt und nehmen jeden. Sie stellen einfach jeden ein, der rumsteht. Sie sagen, arbeite bei mir. Ich weiß nicht. Du musst nicht der Beste sein. Ich brauche einfach Menschen auf dem Feld, die Sachen schleppen können, die die Ernte in die Körbe tun können. Mir geht es nicht um besondere Fähigkeiten, mir geht es nur darum, dass du Zeit hast. Sieh mal, wir haben diesen Zeitraum für die Ernte. Und wenn die Ernte nicht bis zu diesem Tag eingebracht ist, dann werden wir sie verlieren, weil sie auf dem Feld verderben wird. Und wenn du dann den Arbeitern zuschaust, wirst du mit Erstaunen sehen, wie sie vor Tagesanbruch anfangen und bis in die Nacht hinein arbeiten. Sie arbeiten richtig hart und die Farmer stellen jeden ein, den sie finden können. Es interessiert sie nicht, wer das ist. Sie sagen einfach nur, komm und hilf uns. Wir müssen diese Ernte einbringen. Amen. Und genau das versucht Jesus hier zu sagen. Es dauert keine 4 Monate mehr. Sie ist schon längst reif. Wenn du 4 Monate wartest, wird vieles davon sterben, bevor du überhaupt anfängst. Oh, ich bin noch nicht bereit. Ich wurde noch nicht vorbereitet. Mach dir keinen Kopf. Der Geist Gottes ist deine Ausrüstung. Er wird dich ausrüsten. Geh einfach los. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Mach dir keine Gedanken. Er weiß, was zu tun ist. Du gehst einfach raus und liebst Menschen. Und wenn du die Menschen liebst, dann wird er durch dich wirken, um zu tun, was getan werden muss. Wir schauen uns noch eine Sache an. Ich bin nur 1 Minute drüber. Und ihr müsst jetzt eure Bibel nehmen, denn das steht nicht im Handbuch. Wir waren in Johannes 4, deswegen gehen wir jetzt in Johannes 6. Wie viel Zeit haben wir denn fürs Mittagessen? Wann müssen wir zurück sein? Erst um 2? Kommt schon, ihr braucht keine 2 Stunden zum Mittagessen. Vielleicht halte ich euch gerade von der Sünde der Völlerei ab. Let me see if I can find it here. Let's see here. Yep. John chapter 6. Johannes Kapitel 6. Let's see. Let me see if I can find it. Well, yep, okay. Wait, let me see. Okay, yep. Yep, okay, now. Let's go first to, we'll go to the verse 20. Wir gehen zuerst zu Vers 26. Yeah, start in 6, yeah, start there. Verse 26, John 6:26. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Ist das nicht genau der Grund, warum wir alle hier sind? Ihr wollt wissen, wie man die Werke Gottes wirkt, stimmt's? Dann werde ich es euch sagen, denn Jesus antwortet jetzt. Jesus antwortet, nicht ich. Ich habe keine Meinung, ich habe einen Standpunkt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nochmal, sie fragen, was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und er sagt, nein, das ist das Werk Gottes. Bemerkt ihr den Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl? Wir wollen die Werke tun. Wie können wir Kranke heilen? Wie können wir Tote aufwecken? Und er sagt, das ist das Werk Gottes. Also Einzahl, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn ihr an ihn glaubt, dann tut ihr keine Werke mehr. Versteht ihr? Ihr tut keine Werke. Denn das letzte Werk, das du getan hast, war, an ihn zu glauben. Und als du das getan hast, war das ein Werk Gottes. Und von diesem Moment an ist alles, was du tust, ein Werk Gottes, der durch dich arbeitet. Du bist es nicht, der es tut, sondern er ist es, der es durch dich tut. Und wenn er es ist, der arbeitet, warum stellst du dir die Frage, ob du ausgerüstet bist? Ja, aber ich habe keine Gaben. Na und? Sag mir nicht, dass du nicht begabt bist. Du hast die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die größte Gabe, die du jemals haben kannst. Ja, aber ich habe keine Gabe, so wie der und der. Nein, du hast die Gabe genauso wie der und der. Ihr beide habt angefangen mit der gleichen Gabe. Man nennt sie die Gabe des Heiligen Geistes. Warum willst du sein wie der und der? Sei keine Kopie, sei ein Original. Geh los und sei du selbst. Sei derjenige, den Jesus beabsichtigt hat. Weiter. Hier steht, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich. Das bedeutet, ich versichere euch, absolut, ganz bestimmt und ohne Zweifel. Ich sage euch, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben. Das bedeutet, ihr hattet Manna, aber Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern Jesus ist das wahre Brot vom Himmel. Denn dieser ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und er gibt der Welt das Leben. Was ist also das Brot Gottes? Jesus. Ihr erinnert euch daran, was Jesus zu der syrophönizischen Frau gesagt hat, die zu ihm sagte, meine Tochter hat einen Dämon? Er sagte ihr, es ist nicht richtig, den Hunden das Brot der Kinder zu geben. Das Brot der Kinder. Wer ist das Brot? Jesus. Wer sind die Kinder? Wir sind die Kinder. Deswegen ist Jesus unser Brot. Aber er sprach über Heilung, stimmt's? Die Frau bat ihn darum, ihre Tochter freizusetzen, und er sagte ihr, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder den Hunden zu geben. Also er bezog sich auf Befreiung, und er sagte zu ihr, ich bin das Brot. Also Heilung ist keine Methode, es ist eine Person, versteht ihr? Weil er uns Jesus gab, wird er nicht mit Jesus uns alles geben, was für Leben und Gottseligkeit nötig ist? Du bist geheilt worden, als du Jesus angenommen hast. Deswegen ist es in der Vergangenheitsform. Versteht ihr? Ihr seid bereits geheilt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das glaube ich, dann werdet ihr geheilt, da, wo ihr gerade sitzt. Ich gebe mir die größte Mühe, euch geheilt zu bekommen, bevor ich meine Hände auf euch legen kann. Denn wenn ich erst meine Hände auf euch legen muss, sagt ihr, oh, ihr müsst zu Curry Blakes Treffen gehen, wenn er wieder kommt. Aber wenn ich dich mit Jesus in Verbindung bringen kann, damit du Heilung annimmst, dann werdet ihr rausgehen und über Jesus reden, nicht über Curry Blake. Das ist wichtig. Ich bin nicht der Mediator, nicht der Vermittler. Versteht ihr? Das ist Jesus. Und ihr habt ihn schon. Deswegen möchte ich, dass Jesus euch berührt, wo immer ihr seid. Denn wenn er euch berührt, dann wisst ihr, wie ihr ihn zu anderen Menschen bringen könnt. Aber wenn die Heilung durch mich kommt, dann werdet ihr versuchen, die Leute zu mir zu bringen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht hier, um der besondere Mann zu sein. Natürlich helfe ich, aber ich möchte gern, dass ihr wachst, damit ihr der Helfer für jemand anderen sein könnt. Also schaut in Vers 33. Er sagt, denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. And Jesus said unto them, I am the bread of life. Wer zu mir kommt, den wird niemals hungern. Hört ihr? Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Haben wir darüber nicht schon gesprochen? Er sagte zu der Frau, wenn du das Wasser trinkst, was ich dir geben werde, wirst du nie wieder Durst bekommen. Und hier, an dieser Stelle, sagt er, wenn du das Brot isst, dann wirst du nie wieder Hunger bekommen. Wenn du also zu ihm kommst, wirst du nie wieder hungern und nie wieder dürsten. Also ich habe jetzt zwei Schriftstellen gegeben und durch zwei Zeugen ist eine Sache begründet. Ich habe euch zwei Schriftstellen genannt, wo Jesus selber sagt, du wirst niemals wieder Hunger haben und niemals wieder Durst haben, wenn du von seinem Geist trinkst. Was bedeutet, dass du neu geboren wirst und seinen Geist bekommst? Also wenn du neu geboren bist und seinen Geist hast, dann solltest du niemals wieder sagen, ich bin hungrig, ich bin durstig. Denn damit sagst du, ich bin dein Kind, aber du hast mich nicht gefüllt. Dann sagen manche Leute, aber in Matthäus heißt es, dass wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten sollen. Ja genau, das ist es, was du tust. Du hungerst, dürstest nach Gerechtigkeit und dann wirst du gesättigt. Und wenn du gesättigt bist, dann hungerst und dürstest du nicht mehr. Du kannst nicht mehr hungrig und durstig sein, nachdem du gesättigt wurdest. Wenn du nach Gerechtigkeit hungrig und durstig bist, dann kommst du zu Jesus. Wenn du das getan hast, dann wirst du zur Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Du wirst gesättigt und ab diesem Moment bist du nicht mehr hungrig. Du jagst der Gerechtigkeit nicht mehr hinterher. Du bist wiedergeboren und wenn du neu geboren bist, dann bist du nicht mehr hungrig oder durstig. Hört auf zu sagen Hunger oder Durst und sprecht lieber von Sehnsucht. Ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Ihr brennt für ihn und ihr sagt nicht, ich möchte mehr von Gott, sondern ich möchte weniger von mir. Glaub mir, das ist das, was eigentlich alle wollen. Alle wollen dasselbe. Alle wollen auch weniger von dir haben. Der Schlüssel ist zu sterben. Nicht, oh Gott, gib mir mehr, gib mir das noch, Gott berühre mich. Sondern Gott, zeig mir, wo ich noch sterben muss. Zeig mir, wo ich sterben muss. Und wenn du es mir zeigst, dann werde ich dieser Sache sterben. Und dann kannst du noch größer durch mich leben und wirken. Wir sollen eine Sehnsucht nach Gott haben, anstatt ihn anzubetteln und uns anzuhören, als hätte er uns überhaupt nichts gegeben. Ihr müsst also nicht nach fester Speise schreien, sondern wenn ihr feste Speise wollt, dann geht einfach los und tut das Wort.